Während wir so in allerlei Gedanken versunken, kopfschüttelnd vor dem Bilde einer grasbewachsenen und steinübersäten Einöde verweilen, von der man uns versichert, dies sei die Welthauptstadt Rom am Ende des Mittelalters, drängt sich uns unwillkürlich die Frage auf, kann dieser Verfall von der Welthauptstadt zum Hirtendorf überhaupt möglich gewesen sein? Unter den geschilderten Umständen nämlich und während eines Zeitraumes von 5 Jahrzehnten etwa? Denn schon um 1350 soll Rom die grauenhafte Trümmerstätte gewesen sein, wie die Stadt es um 1400 und später noch war. Wieder einmal müssen die relativistischen Geschichtsforscher obige Frage als unstatthaft ablehnen. Der Historiker, erklären sie, hat lediglich aus sorgfältiger Durchforschung und Vergleichung der Quellen das geschichtliche Faktum als solches zu ermitteln. Über die Möglichkeit eines geschichtlichen Faktums Erwägungen anzustellen, halten sie von ihrem relativistischen Standpunkt aus mit Recht für absurd. Was geschehen ist, ist geschehen, rufen die Relativisten, und weil es geschehen ist, so wird dadurch ja bewiesen, dass das Faktum möglich, ja notwendig war. Ich werde mich nun auch hüten, gegen die logische Konsequenz dieses Satzes Einspruch zu erheben. Ich muss darin vielmehr den Historikern recht geben, soweit sich ihr Satz auf wirkliche Geschichte bezieht. Mit Nachdruck muss ich aber darauf hinweisen, dass wir uns mit obiger Frage nach der Möglichkeit des Verfalls der Stadt Rom im Bezirke gefälschter Geschichte befinden. Was immer im Bezirke der gefälschten mittelalterlichen Überlieferung die gefälschten Quellen als historisches Faktum hinstellen, das bedeutet eine Fragwürdigkeit. Wir dürfen im Gehege gefälschter Überlieferung grundsätzlich keinen berichteten Faktum trauen. Mögen hier noch so viele Quellen ein Faktum aktenmäßig belegen und bestätigen, wir dürfen das Faktum nicht vertrauensselig und unbesehen als historisch wirklich hinnehmen. Die sogenannten Fakten der gefälschten Überlieferung sind vielmehr erst noch einer kritischen Prozedur, einem Experiment zu unterwerfen. Dies Experiment erstreckt sich auf den geistigen Kern des berichteten Faktums, das heißt, es befasst sich mit der Psyche der das Faktum berichtenden Autoren, beziehungsweise mit der Psyche der das Faktum verwirklichenden Menschen. Im vorliegenden Falle unterziehen wir die Psyche der das Faktum des Verfalls Roms verwirklichenden Menschen der notwendigen kritischen Untersuchung. Unsere Frage lautet demgemäß nunmehr: Kann der Verfall Roms von einer Welthauptstadt zum Hirtendorf im Hinblick auf die Psyche der beteiligten Menschen möglich gewesen sein? Auch diesmal ist die Frage religionspsychologischer Natur. Methodologisch gesprochen treten wir also, wie immer, wenn es sich um die letzte Prüfung von mittelalterlichen Quellenangaben handelt, aus der papiernen Überlieferung heraus und nehmen unseren Standpunkt außerhalb, nämlich in der lebendigen Erfahrungswelt ein. Wir betreiben absolute Kritik. Vorerst sind wir aber gezwungen, noch folgende Erwägungen anzustellen. Als Ergebnis meiner früheren Untersuchungen steht aufgrund von reichlich einem Dutzend durchschlagender Argumente die Tatsache fest, dass am Ende des Mittelalters die gesamte mittelalterliche Überlieferung infolge einer planmäßigen Aktion gefälscht worden ist. Der Leser findet sie zusammengedrängt in den historischen Welträtseln. Das besagt nun, dass auch alle diejenigen Quellenberichte im Verdacht tendenziöser Fälschung stehen, welche sich auf die lokalen Zustände der mittelalterlichen Stadt Rom beziehen. Betreffs der gefälschten Überlieferung ergibt sich aus der Natur der Sache heraus eine überaus wichtige Zweiteilung des vorliegenden pseudogeschichtlichen Materials. Ihrem Wahrheitsgehalte nach zerfällt die gefälschte Überlieferung in zwei Schichtlagen, die jedoch eine sehr verschiedene Mächtigkeit aufweisen. Wie ist das zu verstehen? Die Sachlage ist so: Der Echtheitsgehalt in den gefälschten Quellen erhöht sich allmählich und stetig, je mehr wir uns der Schwelle der Neuzeit nähern. Insbesondere besteht ein fundamentaler Unterschied im historischen Echtheitsgehalt der Quellen, soweit diese sich auf die Zeit vor dem Jahre 1300 etwa und soweit sie sich auf die Zeit nach 1300 beziehen. Wie das zu verstehen ist, möge ein Bild veranschaulichen. Während weit ab vom Ufer der feste Boden tief unter dem Meeresspiegel liegt, tritt mit der Annäherung an das Festland der Meeresboden mehr und mehr zutage, um schließlich völlig in Land überzugehen. So steigt nun auch aus den mittelalterlichen Quellen mehr der Erdichtung und Verfälschung mit der Annäherung an die Neuzeit die historische Wahrheit allmählich ans Licht empor. In diesem Prozess des allmählichen Anderslichttretens der historischen Wahrheit kann man nun die erwähnten zwei Stufen deutlich unterscheiden. Erste Etappe: die Überlieferung bis etwa zum Jahre 1300. Diese gewaltige Überlieferungsschichtmasse ist dadurch charakterisiert, dass sie durch die große Aktion derart verfälscht und mit Tendenzlügen bis ins innerste Mark durchsetzt wurde, dass man das fabrizierte pseudohistorische Chaos nur noch als Geschichtsdichtung hinnehmen und werten darf. Die wirkliche Geschichte der Epoche bis etwa 1300 ist derart durcheinandergewürfelt, gesiebt und ausgelöscht, dass die historische Wahrheit dieser mittelalterlichen Jahrhunderte unter dem überflutenden Meer der Dichtung total verschwunden ist. Eine substanzielle Verfälschung also. Zweite Etappe: die Überlieferung nach 1300. Vom Jahre 1300 etwa an steigt nun der Echtheitsgehalt der zwar immer noch gefälschten Quellen beträchtlich. Reine wirkliche Geschichte bieten zwar auch diese Quellen noch nicht, sondern mehr oder weniger verunreinigte wirkliche Geschichte, akzidentielle Verfälschung also. In dieser Quellenschicht halten sich Wahrheit und Dichtung etwa die Waage. Und etwa vom Jahre 1500 an hebt sich erst aus dem Meere der gefälschten Überlieferung das kernechte Massiv wahrer Geschichte. Gelegentliche Fälschungen sind zwar auch nach 1500 noch vorgekommen, aber sie sind Nachwirkungen der an sich nun beendeten großen Aktion, die uns vorläufig allein interessiert. Dass dem so ist, dass diese Zweiteilung der gefälschten Überlieferung bestehen muss, ergibt sich zwangsläufig aus der Natur, insbesondere aus dem Zeitpunkt der Fälschungsaktion. Aus Gründen, die ich im dritten Heft der Fälschung der deutschen Geschichte dargelegt habe, ist der Beginn der großen Aktion etwa auf das Jahr 1400 festzulegen. Um 1400 also setzte die Fälschungskampagne ein. Ganz unbekümmert dürfte sich das Fälschungskonsortium der Fabrikation seiner für notwendig erachteten pseudohistorischen Tendenzdichtung hingeben, soweit dabei die Erschaffung der Geschichte des frühesten und früheren Mittelalters in Frage kam. Wer sollte die wissenden Väter daran hindern, diese frühe Geschichte des Mittelalters so darzustellen, wie es das Schema der Tendenz erforderte? Die fertiggestellten Urkunden und Kodizes für diese frühmittelalterliche Periode wurden ja nicht den uneingeweihten Zeitgenossen als Lektüre in die Hand gedrückt, sondern sie wanderten als gelehrte Ware in die bestimmten Archive Europas, um dort vorerst für lange Zeit nur den Augen der Wissenden zugänglich zu sein. Behutsamer musste man nun aber mit der Quellenfabrikation zu Werke gehen, als man sich daran gab, die Geschichte der letzten Jahrhunderte des Mittelalters in Korrektur zu nehmen. Warum man jetzt vorsichtiger verfahren musste, leuchtet leicht ein. Denn bei der Fälschung der Quellen für die Epoche der letzten mittelalterlichen Jahrhunderte galt es notgedrungen, Rücksicht zu nehmen auf die tatsächlichen Zustände der damaligen Gegenwart. Die Väter der Aktion sahen sich vor die Aufgabe gestellt, den Strom der gefälschten Überlieferung allmählich in das Becken wirklicher Geschichte der damaligen Gegenwart einmünden zu lassen.